Hallo Magda. Hallo Ragni. Ja. Ja, zweites Mal nach fast einem Jahr. Ja. Wir werden versuchen, den Abstand zum nächsten Fatcast nicht zu lange ausfallen zu lassen. Ja, mal gucken, ob es klappt. Wir haben jetzt auch wieder ein neues Thema. Und wir wollen reden über Selbstbezeichnung, beziehungsweise Bezeichnung für Menschen, die, wie haben wir das definiert? Haben wir das überhaupt schon definiert? Also, worüber wir vorhin gesprochen haben in der Vorbereitung für den Fatcast ist, da habe ich aufgeschrieben, Menschen mit einem Körpergewicht, das höher ist als die Norm. Ja, aber glaub, das können wir ja nochmal diskutieren, ob wir das gut finden, oder? Ja. Ja. Ist erstmal ein Arbeitstitel. Genau. Aber ja. Es geht ja heute um politische Selbstbezeichnung. Mhm. Für Menschen. Genau, für Menschen, die von fetten, feindlichen Strukturen betroffen sind. Ja. Ja. Oder von Fettshaming, das ist ja ein Begriff, der verwendet wird. Mhm. Genau. Und Ragni, ja, stell dich doch noch mal kurz vor. Wie, was soll ich denn sagen? Ja, ich bin dick. Ich bin inzwischen weit weggezogen. Wohne in einem anderen Land. Das war ja letztes Jahr noch nicht so, als wir gesprochen haben. Und ja, mache viel Kram, arbeite hauptsächlich. Ja, ich weiß nicht, was soll ich noch sagen? Na, wenn es das ist, was du sagen willst, ja, ist doch super. Hallo, ich bin Magda. Ich blogge auf der Mädchenmannschaft. Ich arbeite jetzt auch, also ich arbeite schon immer, aber ich erwerbsarbeite jetzt auch. Das war letztes Jahr auch noch nicht so. Das heißt, ich habe letztes Jahr mein Studium abgeschlossen und mache neben der Erwerbsarbeit noch so ganz viel politische Bildungsarbeit. Also bloggen und Workshops geben und Vorträge geben und mit Ragni einen Fatcast machen. Ja. Ja. Genau. Und wir wollen uns heute über politische Selbstbezeichnung unterhalten und haben uns im vornherein ein paar Gedanken gemacht, wie wir das heute strukturieren können, damit wir so einen kleinen Leitfaden haben für uns, den wir vielleicht auch zerbomben werden. Ja, mal gucken, ne? Kommt drauf an, wie wir Lust haben. Aber wir würden heute gerne zum einen darüber sprechen, warum wir Selbstbezeichnungen wichtig finden, also innerhalb aktivistischer Kämpfe, welche Bezeichnungen es gibt, welche Selbstbezeichnungen es gibt, die Menschen mit einem Körpergewicht beschreiben, das höher ist als die Norm. Und der letzte Punkt ist, welche Selbstbezeichnungen verwenden wir selbst, womit fühlen wir uns wohl, womit fühlen wir uns vielleicht nicht so wohl. Und was sagen andere Leute dazu, die wir nämlich in vornherein auf Twitter befragt haben dazu? Und es haben einige Leute uns geantwortet. Das heißt, wir haben ganz viel Stoff für heute. Ja. Ja. Genau. Sollen wir vielleicht mit dem ersten Punkt anfangen oder sollen wir erstmal über uns selber reden, was wir selber okay finden oder nicht so okay als Bezeichnung? Ja, nicht so einfach. Also ich meine, es ist halt so persönlich, aber es ist halt eben auch abstrakt, also, ne, und übergreifend und Gesellschaft und so. Das ist schwierig, politisch. Wollen wir einfach die ersten beiden Punkte miteinander vermengen? Ich glaube, das macht ja Sinn. Ja. Ja. Also, welche Bezeichnung gibt es denn so? Welche Bezeichnung haben wir denn so gehört in unserem Leben? Und da werden jetzt auch Bezeichnungen dabei sein, die nicht so schön sind. Mm. Und die ich auf jeden Fall nicht als Selbstbezeichnung beschreiben würde. Ja. Ja. Also, was mir so als Kind beigebracht wurde, ist, dass man nicht über Leute sagt, dass sie dick oder fett sind. Und wenn man eine Person beschreibt, dann sagt man auf gar keinen Fall, dass sie fett ist. Dick ist okay, aber das darf man nicht sozusagen negativ verwenden, obwohl es natürlich total negativ ist. Also das wurde mir nicht erklärt, aber das schwang dann halt immer so mit. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Also, und ich habe so das Gefühl, dass es auch für andere Leute so Teil der Sozialisation ist, das so oder ähnlich erklärt zu bekommen. Oh, okay. Ich glaube, das war bei mir nicht so. Ich kann mich nicht so daran erinnern, dass mir quasi explizit gesagt wurde, welche Bezeichnungen verwendet werden oder nicht, weil ich weiß gar nicht genau. Ich bin ja in einer dicken Familie aufgewachsen. Ich weiß aber gar nicht, ob, also ich denke schon, dass uns allen bewusst war, dass wir dicke Menschen sind. ja, das weiß ich sogar ganz genau. meine Mutter wusste, dass sie eine dicke Frau war. Mein Vater war ein großer, dicker Mann. Meine Brüder und ich waren vielleicht mal in unterschiedlichen Phasen, hatten unterschiedliche Körper, aber eigentlich alle Menschen in meiner Familie dick. ich habe aber nie von meinen Eltern mitbekommen, irgendwie, also sie haben mir nie beigebracht, über andere Menschen irgendwie schlecht zu reden, was deren Körper angeht. Daran kann ich mich nicht so erinnern. Ich weiß nur mal, wie ich mich selbst benannt habe. Ich habe nämlich meine Tagebücher gelesen in den letzten Wochen. Oh mein Gott! Oha! Einen Podcast drüber machen. Oh mein Gott, ich wurde gequält als armes Kind. Wirklich. Aber was ich halt immer gemacht habe in meinen Tagebüchern, ist, dass ich mich dick selbst genannt habe. Manchmal beschreibend, manchmal auch als so schade, dass ich dick bin. Satz. Und andere Leute mich beleidigend als fett bezeichnet haben und ich aber dieses Wort für mich nicht verwendet hätte. Und auch damals wusste, dass wenn andere Leute mich so benennen, entweder fett oder auch wenn sie dick benutzen, das eigentlich immer nur negativ gemeint war und sehr selten einfach nur deskriptiv. Also, und selbst wenn andere Leute mich einfach nur beschrieben hätten als die dicke Magda, wäre immer so dieses Negative mitgeschwungen. Einfach weil dick und fett ja so negativ belegt sind. Die sind ja nicht neutral. Also wenn man eine andere Person als dick beschreibt, schwingen ja immer ganz viele Assoziationen mit. Mhm. Also habe ich mich zwar selbst so bezeichnet, aber jetzt nicht als positives Reclaiming so. Also heute würde ich halt einfach sehr selbstverständlich sagen, ich bin eine dicke Frau und würde den Satz so beenden. Und andere Leute gucken mich halt manchmal an wie ein Auto. Aber versuche heute auch so vom Ton her nicht mehr so Negatives mitschwingen zu lassen. Aber genau, dick und fett sind auf jeden Fall Bezeichnungen, die ich gehört habe und die ich auch für mich selbst benutzt habe. Und vorhin habe ich dir noch erzählt, dass in der Schule ja ganz schreckliche Beleidigungen auch kursiert sind. Und da habe ich schon auch sowas gehört wie die deutschen Panzer rollen wieder, wenn man auf den Schulhof kam. Das sind jetzt so die Sachen, die mir erstmal so einfallen als so Beleidigungen. Und dann gab es noch so Wörter, die zwar darauf hinweisen sollten, dass ich dicker war als eigentlich die meisten meiner Freundinnen, aber wenn jemand, aber jemand hat dann versucht, das so positiver zu rahmen, wie sie ist ein bisschen molliger oder fülliger. Kräftig gebaut. hat ein bisschen mehr auf den Hüften. Oder Beschreibungen, die eigentlich erstmal nichts mit Körpergewicht zu tun haben, aber total damit verbunden sind, wie die ist halt ein bisschen gemütlicher. Okay, ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe das noch nie jemanden sagen gehört, glaube ich. Nein? Nee. Sehr oft gehört. So Freundinnen, die sich sehr gerne an meinen Körper geschmiegt haben und meinen Körper auch benutzt haben als Kissen. Oder gesagt haben, ich passe genau auf deinen schönen dicken Bauch drauf, weil du bist halt so gemütlich. Das habe ich sehr oft gehört und höre ich auch heute immer noch. Genau. Wie findest du das? Also das Letztere ist ja eher so, naja, kann ja nett sein, ist aber vielleicht auch nicht immer nett oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß nicht. Mir hat das noch nie jemand gesagt. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, in dem Moment, wo Leute das zu mir sagen, finde ich das fasse ich das eigentlich nicht als Beleidigung auf oder als, also ich fühle mich nicht unwohl damit, weil ich glaube, dass so gemütlich halt einfach auch noch relativ positiv belegt ist. Also ich schrecke nicht zusammen, wenn ich das höre. Es kommt vielleicht auch nochmal drauf an, von wem natürlich, aber von den Leuten, von denen ich das höre, mit denen habe ich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, eine engere Beziehung. Und trotzdem, wenn ich quasi mein theoretisches Gehirn anschalte, weiß ich natürlich, dass das irgendwie auch Teil einer Struktur ist. Also mich und meine Person auf meinen Körper zu reduzieren, weil das ein dicker Körper ist. Weil ein dicker Körper mit bestimmten Eigenschaften ganz klar verknüpft ist. Und da ist gemütlich noch eine der vermeintlich netteren Beschreibungen, die man dann hört. Und vielleicht, so Stichwort Internalisierung, freue ich mich dann über die vermeintlich netten Dinge, die man über den eigenen Körper hört. Weil man das ja eher selten hört. Man hört ja eigentlich immer nur schreckliche Dinge über den eigenen Körper. Und wenn dann jemand mal sagt, dass man gemütlich ist oder so eine nette, lustige Person ist, nett und lustig ist, sind ja auch so Beschreibungen für dicke Menschen, dann ist das ja erstmal auf den ersten Blick relativ positiv und in einem größeren Ganzen trotzdem eine schwierige Nummer, wenn es immer permanent mit einem dicken Körper so verbunden wird. You know what I mean? Ja, weil das ist halt dann diese automatische Zuschreibung von Eigenschaften aufgrund irgendeiner anderen Eigenschaft. So. Gemütlich kann ja auch ganz schnell umschlagen in faul, ne? Also so in so einer Leistungszusammenhang und so. Ja. Es ist nicht ausschließlich positiv. Es kommt total darauf an, von wem es kommt. Also, ich glaube, als Selbstbezeichnung finde ich dick und fett total okay. Aber sobald es jemand anders über mich sagen würde, so, ohne dass, also jetzt in so einem Kontext außerhalb von so Empowerment-Kontexten oder wobei Leuten, wo ich sagen würde, okay, die wollen mir damit nichts Böses oder so, mit denen habe ich da schon mal drüber geredet und so, würde ich sofort, also wenn außerhalb davon, sofort, oh Gott, nee, geht gar nicht, also nee. weil das sofort in einem Kontext steht, der mit ganz viel Abwertung verbunden ist. Und auch so ein bisschen so eine Dehumanisierung irgendwie mit sich bringt. Also so dieses, wenn du dick bist, okay, dick ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber wenn du fett bist, dann, boah, so hast, also, dass es dich überhaupt noch gibt, dass du noch nicht tot bist, sozusagen. Also, jetzt mal ganz übertrieben, ne? Also ich meine das jetzt nicht, aber so dieses, dass einem immer direkt so entgegenschlägt, dass man so falsch ist und aber auch so gefährlich. Irgendwie, ne? Das finde ich enorm schwierig. Und so an Beleidigungen oder sowas. Ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele, also jetzt, ich kann nicht so viele aus dem Kopf zitieren, außer halt so Sachen, die ich mal so aus der Kindheit irgendwie mir noch so gemerkt habe oder sowas. Sowas wie Tonne oder sowas wie Qualle. Also was ja auch irgendwie total, das ist ja ganz eindeutig dehumanisiert, ne? Da bist du ja kein Mensch mehr, wenn dir jemand sagt, du bist eine Tonne. Das ist ein Gegenstand. Ja. Oder eine Qualle, das ist so ein, ich weiß gar nicht, haben die überhaupt irgendwelche Gehirn? Ich glaube, die haben nur Nervenstränge, die schwimmen halt und so durchs Meer. Qualle, ne? Ist voll gemein. Ja. Brennt deine Haut. Ja, nicht alle. Nicht alle. Nee, es gibt auch Quallen, die nicht brennen. Eigentlich sind Quallen ganz cool, aber die sind halt keine denkenden Lebewesen, die keine Ahnung Dinge machen können, die denkende Menschen machen können. So, das ist halt was anderes. So, ich meine, ich würde einer Qualle ja auch nicht sagen, du Mensch, das passt einfach nicht. Also ja, du weißt, was ich meine. Das ist es ist halt einfach total daneben. Ich meine, es ist ja auch eine Beleidigung. Also auch irgendwie per Gesetz eine Beleidigung, wenn dich jemand zu einem Tier erklärt oder zu einem Gegenstand. Also ja. Ja, und Und Fett finde ich auch so, das hat auch so eine, das hat so eine stoffliche Komponente, ne? Also Fett ist ja auch Körperfett. Fett ist irgendwie Nahrung drin. Das Fett ist was, was irgendwie über Jahrzehnte total abgewertet worden ist, als was Lebewesen halt haben, so als einfach Teil des Körpers, mehr oder weniger. Und aber auch was in Pflanzen vorkommt, was einfach Nahrungsmittel ist, so. Und irgendwie Fett ist ganz schlimm. Also Fett geht gar nicht. So. Für viele also Leute. Also die Konnotation meinst du? Ja, genau. Diese. Ja. Auch so eine biologische oder so eine biologistische irgendwie Konnotation. Ja. Ein Arzt hat mir vor ein paar Wochen mal gesagt, ich wäre, wie hat er sich nochmal ausgedrückt, ich wäre ein großes Mädchen. Also groß im Sinne von, ne, irgendwie dick, so, aber schon groß. Aber er ist halt eindeutig so gemeint, ne? Und das, ja, und dann, ne, irgendwie, ich bin erwachsen und zwar schon seit sehr vielen Jahren. Und das ist einfach verniedlichend, ne? Entmächtigend und nicht ernst nehmen, so. Auch so in deiner ganzen irgendwie, also ich meine, Mädchen sind total toll, aber und die haben auch ganz viel Agency, aber wenn man eine erwachsene Frau als Mädchen bezeichnet, hat das halt immer noch sowas, ne, irgendwie nicht für vollnehmend. Ja. Und das von jemandem irgendwie, der dich vernünftig behandeln soll oder so, das ist schon eine harte Nummer. Oh Gott, so reichen sie Sexismus und Fettenfeindlichkeit beim Arzt die Hand. Ja, genau, das ist natürlich, das ist ja nochmal die andere Komponente davon, ne? Naja. Und wenn er mir gesagt hätte, ich bin dick, so, dick hätte ich vielleicht noch akzeptiert, aber wenn er mir gesagt hätte, ich bin fett, dann wäre ich auch sauer gewesen. Also, weil, das, ne, weil das dann ja auch so einem Zusammenhang kommt mit irgendwie so einem, ab so einem bewertet werden irgendwie ohne weitere Hinweise zu haben irgendwie erstmal. Ja, ich finde halt einfach auch jetzt mal über die Selbstbezeichnung Fett sprechen wir später noch mal ein bisschen. Ja. Aber solange wir in einer Gesellschaft leben, in der einfach sowas wie also Fettenfeindlichkeit so krass normalisiert ist und wo ganz, ganz viele Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach sagen würden, dass dick fett sein einfach schlecht ist, dass schlank sein besser ist, dass dick fett sein, also ich rede jetzt natürlich nur über Konnotationen, nicht was ich denke, aber dass dick fett sein krank ist, ungesund ist, hässlich ist, stinkend ist, also diese ganzen negativen Konnotationen, die mit diesen Wörtern verbunden ist, solange wir in so einer Gesellschaft leben, würde ich sagen, ist jeder Mensch, der mich so benennt, ohne mich vorher gefragt zu haben, wie ich mich gerne benennen möchte, und dann das auch noch in einem ganz bestimmten Tonfall sagt, weil es kommt ja alles immer zusammen, jeder dieser Menschen steht bei mir einfach auf der, weiß ich nicht, schwarzen Liste. Auf der Blockliste. Ja, auf der Blockliste, genau. Imaginierten Blockliste. Mhm. Das ist in einfach mal fast allen Fällen, eigentlich in allen Fällen, wo es mir passiert ist, wo andere Leute mich so benannt werden, immer negativ gemeint und niemals beschreibend. Ich habe das noch nie beschreibend gehört. Und selbst wenn es beschreibend gemeint ist, passiert es ja immer noch in einem Kontext, in dem dieses Wort einfach nur negativ belegt ist. Es gibt ja kaum eine positive Belegung des Wortes Fetts, oder? Also, gibt's? Naja, nee, nicht wirklich. Also nicht tradiert und nicht in der Mehrheit. Ich meine, eigentlich ist Fett neutral, ne? Also es ist einfach eine Form von, das ist einfach eine Form, die irgendwie Energie haben kann, so in diesem Universum. Aber was damit verbunden wird, sind halt lauter Eigenschaften, so wie, was weiß ich, so Fett in Nahrung ist, macht dich krank, ne? Macht dir Herzinfarkte. Also das stimmt nicht. Und das weiß man inzwischen auch, dass das nicht stimmt, außer bestimmte Fette, also Transfette, die halt künstlich hergestellt werden. Aber das ist halt für ganz viele Leute immer noch total strange, irgendwie Fett zu essen oder und nicht was Mageres, ne? Irgendwie und so. Und, aber eigentlich ist es halt neutral, erstmal so. Ja. Als ja. Ich meine, wo außer in fettpositiven Communities hörst du denn, geil, ich freue mich voll auf den Cupcake, der hat voll viel Fett und Zucker. Das hörst du ja nur in irgendwie Communities, wo sich auch schon so politisch Gedanken gemacht wurde, um irgendwie Nahrungszufuhr, um dicke, fette Körper, um fettenfeindliche Strukturen. Und dann sage ich das zum Beispiel, ich mache das total oft, dass ich irgendwie beim Essen sitze und mich darüber freue, wie süß und fettig das jetzt ist. Einfach nur, weil es total irritierend ist für andere und mich das total freut, das zu machen. Aber das macht ja niemand, der oder die irgendwie in dieser Gesellschaft irgendwie aufgewachsen ist und ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, was irgendwie ein guter, gesunder Körper ist. Und zwar so diese hegemoniale Vorstellung von schlank und durchtrainiert und ja. Mir ist aber ein Wort eingefallen gerade. Sag mal. Das haben wir noch nicht gesagt. Nein, jetzt kommt. Aber es ist total offensichtlich eigentlich. Also auch so ein Wort, was vermeintlich total neutral ist, aber das natürlich eigentlich überhaupt nicht ist. Also das Wort übergewichtig. Damn! Bam. Das vergessen. Ja, nee, nein, wir haben es nicht vergessen, glaube ich. Es ist einfach, es ist ja keine, also ich weiß nicht, ist es eine Selbstbezeichnung, als benutzen das Leute als Selbstbezeichnung nicht negativ? Ich glaube nicht, oder? Das geht gar nicht, oder? Schwierig. Ich glaube, dass Leute als Selbstbezeichnung benutzen. Mhm. Ich würde nur argumentieren, dass es keine emanzipatorische politische Selbstbezeichnung sein kann. Da bin ich vielleicht ein bisschen so schwierig, weil ich will anderen Leuten nicht ihre Selbstbezeichnung absprechen, aber ich möchte schon gerne argumentieren dafür, dass übergewichtig und Übergewicht ein böses, fettenfeindliches Wort ist. Einfach weil es ein Überkonstruiert über einer bestimmten Norm, die ich aber gar nicht festlegen durfte, die die Weltgesundheitsorganisation festgelegt hat. Und der traue ich ja schon mal nicht, schon mal gar nicht. Ja, da habe ich neulich so eine Geschichte drüber gelesen. Ich weiß aber nicht, ob die stimmt, weil ich die noch nicht nachgeprüft habe. Deswegen will ich sie lieber nicht erzählen. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall eine von irgendwelchen Komitees festgelegte Schranke irgendwie, die auch, glaube ich, einfach ins weltweit so übernommen worden ist. Oder zumindest größtenteils. Und naja, ich meine, es gibt halt dann auch das andere, das Äquivalent dazu am unteren Ende der Skala oder was es ist. Ja, ist auch nicht so einfach. Aber es ist ein bisschen was anderes, weil ja, ich glaube, da sollten wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist eigentlich, also, ja, das. Es sind auf jeden Fall schwierige Begriffe und die sind relativ einigermaßen künstlich abgegrenzt. Also irgendwie. Die Grenze, die BMI-Grenzen, nach denen ja das so definiert wird, wurden auch, glaube ich, war das Anfang der 90er? Ich glaube, Anfang der 90er nochmal ganz doll gesenkt. Mitte der 90er. Ja. 95 oder 97. Ja. Und zwar, also erheblich so. Und, ja. Daran sieht man eigentlich schon, dass es einigermaßen beliebig ist. So. Und, Übergewicht ist ja noch fast nett. Es gibt ja auch dann dieses tödliche Übergewicht. Adipositas. Ja, Morbid Obesity oder so, keine Ahnung. Ja, und das heißt ja fettsüchtig übersetzt. Ach so, ja, okay. Oh, oh. Oh. Ja, das ist auch so ein Wort. Ich habe nämlich gerade den BMI recherchiert. Und deswegen konnte ich dir auch die Zahlen so genau sagen. Die Weltgesundheitsorganisation hat so Mitte der 90er, 95 oder 97, da gibt es irgendwie unterschiedliche Zahlen, die man online finden kann, einfach die BMI-Werte runtergesetzt. Und da zitiere ich immer Friedrich Schorb, das ist ein Soziologe. der quasi immer diese Zahl sagt, dass über Nacht 35 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner quasi somit zu Übergewichtigen erklärt wurden, weil nämlich die BMI-Werte von irgendwie 29 auf 25 runtergesetzt wurden, also die Grenze zu sogenanntem Normalgewicht, zu sogenanntem Übergewicht. Das heißt, man hat einfach mal über Nacht auf Schlag, irgendwie mit einem Schlag, Millionen von AmerikanerInnen zu Übergewichtigen erklärt. Was natürlich ein total kluger, strategischer Move ist für so Pharmaindustrien, die ihre Diätpillen an die Menschen bringen wollen, weil sie ja gleich mal 35 Millionen potenzielle neue KundInnen haben, denen sie dann ihre schlechten, gesundheitsschädlichen Pillen nachschmeißen können. Und deswegen, ich sage auch immer, deswegen sprechen ja auch FettaktivistInnen und ForscherInnen davon, dass diese Kategorien von sogenannten Untergewicht, sogenannten Normalgewicht und sogenannten Übergewicht und dann den angeblich fettsüchtigen Adipösen, dass es einfach konstruierte Kategorien sind. Und das ist auch wahr. Die wurden einfach mal von der Weltgesundheitsorganisation so festgelegt. Und es gibt keine Argumente dafür. Das ist total crazy. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, also meine Mutter hat damals Public Health studiert und die kam dann irgendwann mal damit an und meinte, ja, diese Adipositas-Epidemie ist ja auch total schlimm und so. Das war genau ungefähr um die Zeit. So. Ja. Ja, komisch. Ja, seltsam, ne? Genau. Das hat auch so krasse Diskurse gefüttert, die heute so völlig normalisiert sind. Aber das ist so, dass man denkt, so, dass fette Körper super schlecht sind, ist ja jetzt auch nicht irgendwie etwas, was schon seit 1000 Jahren so normalisiertes Wissen ist, sondern das wurde ja sehr gut gefüttert, unter anderem auch durch solche Entscheidungen mit den 90er. Und dann kommt natürlich auch, ich meine, ich kann es dir ja mal verraten. Wir sind ja unter uns. Ja, genau. Ich habe ja meinen BMI ausgerechnet. Ich muss lachen. Das war mich lustig. Also ich bin ja adipös. Ich sage das jetzt auch mal so. Ich bin also krankhaft fettsüchtig. Laut der Weltgesundheitsorganisation. Und nicht, dass ich das davor ernst genommen habe, bevor ich das recherchiert habe. Aber wenn du auf einmal selbst in eine der höchsten Kategorien der Schlechtigkeit eingeordnet wirst, dann macht man sich schon so Gedanken. So ja, die ernst nehmen kann man das eigentlich nehmen. Also ich meine, das ist, ja. Also man muss es natürlich ernst nehmen, weil es hat Konsequenzen, ne? So an allem, wie einem so als Mensch begegnet wird. Aber es ist es ist im schlechtesten Sinne lächerlich. Ja. Aber es ist natürlich nicht lächerlich, wenn ich dann irgendwie zur Ärztin gehe und die meinen BMI ausrechnet und sich dann irgendwie überlegt, mir irgendeine Maßnahme zu verschreiben oder so. Ja. Also ich meine, es ist ja auch alles in meinem Leben schon passiert. Ich bin ja auch mit 5 auf ein Diätcamp geschickt worden. Wahrscheinlich bin ich damals schon in irgendeine Kategorie reingefallen. Ich meine, als 5-Jährige kann man natürlich auch mal sofort in irgendwelche ganz schlechten Kategorien reinfallen, weil man ein halbes Pfund zu viel, also angeblich zu viel wiegt oder so. Oh Mann, furchtbar. Ja, es ist, und trotzdem ist dieses Übergewichtig halt als Bezeichnung, wird das von vielen Leuten als neutral angesehen, ne? Dass man jemanden, also so was weiß ich, wenn Leute sich so in Foren selber beschreiben oder andere Leute beschreiben oder so, dann benutzen die das so als Terminus, der so voll okay ist. Also es ist total in Ordnung, irgendwie jemanden, weil ist ja so. Also und das, was das für Konsequenzen hat irgendwie für die, also ne, so dann auch gesellschaftlich oder politisch, medizinisch irgendwie, im Alltag. Ja. Das ist schon ganz schön krass. Und ich, ja, also, das geht echt gar nicht. Da finde ich dick schon besser. Also dick ist so, wenn jemand sagt, ich bin dick, okay, so. Vorher ist jetzt nicht, also, finde ich nicht cool von allen Leuten oder eigentlich von den wenigsten, aber wenn jemand über mich sagt, ich bin übergewichtig, dann nimmt mir, dann zementiert da nochmal so dieses, dieses ganze irgendwie amtliche irgendwie, wir haben jetzt bestimmt, das ist so und so. Und bricht das auf mich runter irgendwie, Ja. wenn das Sinn macht. Also ich würde mich auch auf jeden Fall also dagegen wehren, wenn andere Leute mich übergewichtig nennen. Also sofort. Da wird die das imaginäre Beil rausgeholt und losgeschlagen. Also ich meine, ich höre jetzt nicht mehr so oft, dass andere Leute mich benennen, zumindest nicht mir ins Gesicht. Kann natürlich sein, dass viele Leute über mich sprechen und dann irgendwelche Wörter benutzen. Aber so als Kind hat man das ja ganz oft, wurde man ja immer andauernd fremd benannt. Aber wenn mir das heute passieren würde, dass jemand mich, weiß ich nicht, aus unerfindlichen Gründen als die übergewichtige Magda beschreibt oder so, da würde ich ja schreiend im Kreis rennen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, da würde ich so einen Mini-Input halten. Da bin ich immer nicht zu stoppen. Ja, aber ich glaube in der Tat, dass du total recht hast, dass übergewichtig leider so ein Wort ist, was sehr normalisiert verwendet wird. Und auch von Menschen, die bestimmt ganz viel Scheiße abbekommen und das dabei auch irgendwie internalisiert haben und kein Problem haben, sich so zu beschreiben, weil sie glauben, dass das irgendwie die Wahrheit ist oder so. Und aber leider einem auch irgendwie halt sich eher darüber definieren als über was anderes und dann halt so ein Diskurs wie so Fat-Activism oder so gar nicht so richtig annehmen können, weil das halt bedeuten würde, dass man das quasi akzeptiert an sich selber oder irgendwie sowas. Also, weißt du, was ich meine? So dieses. Also mir ist das gerade bei einer Person, die mir nahesteht, aufgefallen, der ich irgendwie mal so, was weiß ich, Health at Every Size oder so Bücher halt irgendwie geben wollte, die das dann immer so total abgewehrt hat. Also was total okay ist, sie muss das ja nicht lesen. Also das ist, war ja von mir nur ein Tipp oder so, aber halt auf, also mit diesem, naja, aber wenn ich mich jetzt auf der Ebene damit auseinandersetze, dann heißt das ja, ich gebe auf oder so. Ja, aber ich meine, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so dieses, dass man, Aktivisten haben einfach aufgegeben. ja, nee, also, ja, nein, ich hab das jetzt nicht so gemeint, ich wollte das nur ein bisschen auf die Spitze, um sozusagen aufzuzeigen, was daran vielleicht von Leuten als schwierig empfunden wird. Ja. Also, ja. Fallen dir noch ein paar Bezeichnungen ein? Nee, Moment nicht. Na, Beschimpfung vielleicht noch angefangen. so. Wolltest du was sagen? Ja, mir fallen halt leider auch keine anderen, also was heißt leider? Leider keine anderen Beschimpfungen ein, aber es gibt halt richtig viele davon. Also so, aber so seit ich Teenager bin, ist mir das Gott sei Dank, vielleicht kommt das noch, wer weiß, nicht mehr so. Es sind eher, was mir ja passiert, sind so böse Blicke oder sowas. So taxiert werden mit Blicken oder so. Und jemand irgendwie, also nicht Nase rümpft, aber so irgendwie und so streng guckt. So. Oder so abfällig halt. Man sieht das ja an der Mimik so ein bisschen. Ich meine, immer denken die Leute sich ja nicht was dabei, wenn sie einen angucken, aber manchmal ist es schon relativ offensichtlich. Na, mir fallen höchstens noch ein paar Sachen ein. Ich glaube, ein paar habe ich schon erwähnt, aber sowas wie mollig oder kurvig, was sich ja auch irgendwie so in fettpositiven Communities, irgendwie zum Beispiel curvy in der US-amerikanischen Fettosphäre oder fetten Blogosphäre, wird manchmal so curvy oder plus size verwendet, wenn man jetzt nicht unbedingt fat sagen will, also als Selbstbezeichnung oder auch big beautiful woman oder sowas. Das sind ja noch die, also vermeintlich netteren Bezeichnungen. Also ich kann zumindest von mir aus sagen, wenn Leute mich benennen, was ich nie gut finde, aber falls sie mich benennen, wirkt sich das bei mir nicht so krass irgendwie, weiß ich nicht, traumatisierend oder so aus, wenn sie mich jetzt zum Beispiel kurvig nennen würden, weil ich glaube, dass kurvig einfach so ein Wort ist, was noch positiver belegt ist und weil das irgendwie auch noch so in so eine, weiß ich nicht, so eine sexy Ecke oder so. Ja. Sexy Ecke, gestresst, scheiße. geschmissen werden kann. Ja. Nee, kurvig finde ich, glaube ich, auch, also finde ich, glaube ich, auch ganz schön. Ich weiß nicht, ob sich davon Leute vielleicht ausgeschlossen fühlen oder so, weil kurvig halt auch manchmal so ausschließlich so irgendwie so Sanduhrform oder so heißt, ne? Und nicht unbedingt Apfelbauch oder so. Ich weiß jetzt, Ja. um jetzt mal diese bescheuerten Kategorien aufzumachen, aber ich, also kurvig finde ich an sich eigentlich auch schön, so. Das kann man natürlich auch abfällig sagen, aber als Wort irgendwie finde ich das schon so ein bisschen also schon annehmbarer als also annehmbarer, also für mich, ich rede jetzt nur für mich persönlich, ne, so aufgrund aller Erfahrungen, die ich selber gemacht habe und wie das für mich, auf welchem Boden das bei mir fällt. So, für andere Leute ist das bestimmt anders, aber für mich ist das ein bisschen annehmbarer auch als wenn Leute jetzt über mich sagen würden, ich bin dick oder fett. So. Als so von außen kommt. Big Aber ist, ich finde ich, finde. oder groß, lässt sich halt auf Deutsch eigentlich gar nicht sagen. Also big fände ich, glaube ich, okay, also wenn jetzt auf Englisch reden würde, oder das würde jemand über mich sagen oder so, weil das schon auch irgendwie so ein bisschen was mit mächtig zu tun hat oder so. Und dann, das finde ich schon okay, obwohl ich mich jetzt nicht groß fühle. Deswegen wäre es schon irgendwie ein bisschen falsch, wenn das jemand auf Deutsch über mich sagen würde oder so. Wobei das auch komisch ist, weil ich meine, groß ist ja eigentlich hoch und nicht, also was man so auf Deutsch immer so als groß bezeichnet, ist ja eigentlich die Höhe und nicht die Größe. Naja. Was war das Dritte, was du gerade noch gesagt hast? Kurvig, groß und plass heißt, ne? Plus size und habe ich noch mollig gesagt. Mollig, ja. Wie finde ich denn mollig? Wie findest du denn mollig? Ich habe das noch nie benutzt für mich, glaube ich. So ein bisschen oldschool auch irgendwie. Es ist halt so eine verniedlichende Form, die auch, glaube ich, nicht so total negativ konnotiert ist. Also mollig geht für mich auch voll in die Richtung von so gemütlich. Aber es ist halt irgendwie so auch so eine verniedlichende Form, die ich jetzt zum Beispiel nicht als Selbstbezeichnung benutzen würde. Nee. Ich glaube, das ist das mollig, vielleicht, also vielleicht liegt es daran, wann das, also dass das Wort vor irgendwie einer Zeit mal mehr benutzt wurde, oder vielleicht, aber vielleicht ist es auch ein bisschen so sozioökonomisch irgendwie, dass man das nicht so cool findet und nicht so, und wenn dann eher so verwendet, dass es irgendwie so ein bisschen strange auf einen wirkt oder so, das so auf sich zu beziehen. Was meinst du Weißt du, mit was ich meine? Naja, ich Sozio? meine, du würdest es zum Beispiel, glaube ich, nicht in der Tagesschau hören. Es ist jetzt nicht so Hochkultur irgendwie. Also, Oh, die Hochkultur. naja, ich meine, weißt du, was ich Die meine? Also Tagesschau hat noch es ist nicht so keine feine Hochkultur. Gesellschaft, oder? Also es ist nicht Hochdeutsch. Also ich meine, es ist Hochdeutsch, aber es würde niemand so jetzt großartig als, naja, das sagt man in Gesprächen oder so, sagt man eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. Entweder ist es schon lange her oder es ist das. Ich kann es nicht so richtig irgendwie festmachen, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre das sowas, was man auch nicht so häufig sagt. Na, du meinst es Umgangssprache? Ah, nee, nee, Umgangssprache auch nicht unbedingt, nee. Also du meinst, das Wort ist so ein bisschen klassistisch belegt, dass es für Ja, bestimmte Menschen benutzt wird? ich glaube schon. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da auch einen Fall, also vielleicht habe ich da auch irgendwie das einfach nur in meinen Kontexten gehört, die das jetzt so scheinen lassen, kann auch sein, aber ja. Aber ich glaube, ich würde mich nicht als mollig bezeichnen. Fände ich strange. Also nicht, weil es ein blödes Wort ist, sondern eher so, weil es irgendwie nicht ein Wort ist, was mir so einfallen würde. So. Und deswegen habe ich jetzt mich das jetzt gefragt, woher es kommt, weil ich weiß es nicht. Ich könnte mir diese zwei Dinge vorstellen, aber da dazu weiß ich zu wenig daran, war, wann das Wort mal mehr benutzt wurde oder so. Ja, die meisten Wörter, die wir irgendwie jetzt gerade besprochen haben, würden ja niemals bei der Tagesschau benutzt werden. Außer das stimmt. Übergewichtig. Das stimmt. Ja. So. Ja, aber ich wollte noch mal was sagen zu kurvig. Das stimmt. Weil du hast echt, ich finde, du hast guten Hinweis gegeben. Kurvig ist auch ein Wort, was irgendwie so bestimmt konnotiert ist und wo man so auch, also ich habe bestimmte Vorstellungen zu dem Wort kurvig und ich glaube, dass viele andere Menschen es auch haben. So ein bisschen so, weiß ich nicht, eine feminine Person, eine Femme vielleicht. So 50er Jahre, 50er, 60er Jahre irgendwie Bikini-Models, oder? Genau, das die quasi so ein bisschen so von der Figur her sehr auch an eine bestimmte Norm erinnern, die also so eine, wie ein als so klassifizierter Frauenkörper auszusehen hat, ne, irgendwie große Brüste, eine schmale Taille und dann gut, also ne, kann ruhig breite Hüften sein, aber diese Proportion von, also was 90, 60, 90 sind, kann dann auch mal 120, 90, 120 sein, aber die Proportionen sollten beibehalten werden. Und das ist ja auch eine Figur, die ganz wenige haben. Also das sind dann vielleicht dicke Frauen, aber haben ja trotzdem eine quasi eine Figur, die irgendwie so anerkannt ist oder die als positiv konnotiert ist, wenn man so über Frauenkörper nachdenkt. Und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass kurvig ein Wort ist, was wahrscheinlich nicht alle gleichermaßen hören würden, weil da irgendwie bestimmte Körper damit belegt werden und das auch noch so ein bisschen so eine positive Aufwertung ist von, nee, die ist ja nicht dick, fett, sondern die ist kurvig, aber der Körper mag dick sein oder wie auch immer ich das jetzt beschreiben soll, ein fülliger Körper sein, mehr Gewicht haben als das irgendwie, als die Norm, aber immer noch einer bestimmten Idee von was so gesamtgesellschaftlich als in Anführungsstrichen schöner Körper beschrieben wird, ist. Und dann ist es ja auch irgendwie auf jeden Fall, ich meine, alle diese Wörter, die wir hier besprochen haben, sind auf verschiedensten Ebenen problematisch. und ich finde irgendwie so, dass die meisten für mich persönlich bieten sich überhaupt nicht an als politische Selbstbezeichnungen, weil so viel mitschwingt bei diesen einzelnen Wörtern und die so negativ konnotiert sind und manche total ausschließend sind, weil an bestimmte Körper oder an bestimmten Menschen gedacht wird. Und warum? Und ich mache jetzt die perfekte Überleitung, Ragni. Ja. Warum finden wir es trotzdem wichtig, Selbstbezeichnungen zu haben? Politische Selbstbezeichnungen. Wenn wir doch die meisten Wörter, über die wir jetzt gesprochen haben, irgendwie doof finden. Darf ich mir die Gegen sozusagen das Gegenüber erklären oder das also das gegensätzliche Wort zu all diesen Wörtern ist ja schlank. So. Ah ja. Ne? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee. Heute. Nee. Die dominante Kategorie bleibt hier außen vor bei uns. Ja, genau. Ja, bis auf jetzt, ne? Jetzt habe ich es ja gesagt. Entschuldigung. Ja, zu spät. Naja. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass Leute, die sich positiv auf ihre Körper beziehen dürfen, so, oder eher das eher dürfen, das dürfen ja auch nicht alle, aber die das eher dürfen, die haben halt ganz viele Worte, die sie auf sich sagen können und auch ganz viele neutrale Worte, die anerkannt sind, die okay sind. Also ich weiß nicht, ob es ganz viele sind, aber es gibt auf jeden Fall welche. Und das gibt's halt für uns nicht. Also es gibt für uns kein neutrales Wort. Es gibt kein Wort, das nicht schon mal irgendwie von irgendwem als Schimpfwort benutzt werden wäre. Okay, kann vielleicht sein, dass irgendjemand geschafft hat, schlank als Schimpfwort zu coinen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und darüber bleibt dann aber auch nichts, wie man sich beschreiben kann oder wie man die eigenen Erfahrungen beschreiben kann oder den eigenen Körper beschreiben kann. Ja, jetzt habe ich die Frage schon beantwortet, oder? Da gehört bestimmt noch viel mehr dazu, aber ich habe jetzt so ein bisschen. Ja. Also, die Selbstbezeichnung, wenn die nicht da ist, dann ist es auch schwer, die eigenen Erfahrungen zu erklären oder Worte dafür zu finden oder sie aufzuschreiben, die zu tradieren. Also, und all diese Bilder, die es von schlanken Menschen gibt, ob es jetzt in Sprache ist oder in anderen Teilen von Kultur. Es gibt, also die sind viel schwieriger herzustellen, so über dicke Menschen, fette Menschen, Menschen, die ein Körpergewicht haben, das höher ist als die Norm. Also ja. Und das finde ich das Schwierige daran, also dass du nicht nur irgendwie es jeden Tag irgendwie, also für mich ist es bestimmt nicht für alle so, aber ich erlebe das oft so, jeden Tag irgendwie immer schwierig ist, so rauszugehen und einfach nur zu sein, so, sondern du kannst auch noch nicht mal darüber reden. Also du, ne, so. Das ist schon ziemlich krass, so. Und das, ja. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch wichtig, Begriffe zu haben, mit denen man sich selber beschreiben kann. Oder mit denen man die eigene Situation beschreiben kann. Was fehlt so als Selbstbezeichnung? Also fett und dick, glaube ich, also für mich funktioniert das ganz gut. So, also fett, also dick vielleicht noch eher als fett, aber fett so in politischen Kontexten, glaube ich, würde ich so für mich sagen. Ja. Das ist interessant, weil ich scrolle mich gerade ein bisschen. Ich scrolle mich. Ich scrolle ein wenig durch die Tweets, die wir bekommen haben. Wir haben nämlich letzte Woche auf Twitter gefragt, was andere Leute so für Selbstbezeichnung verwenden, ob sie sie überhaupt verwenden, wie sie sie verwenden und wie sich das so anfühlt. Und da haben einige geschrieben, dass also dick und fett irgendwie schon benutzt wird, aber dick häufiger als Selbstbezeichnung als fett auf jeden Fall. Also eine Twitter-Userin hat anonym mir eine private Nachricht geschrieben und hat gesagt, fett ist für mich nach wie vor verletzend. Und sie hat auch geschrieben, dass die vermeintlich positiver klingenden Attribute wie ein bisschen fülliger, kurviger oder etwas voluminöser für sie auch problematisch sind. Und da finde ich, da schreibt sie was ganz Schönes, weil dann erst wirklich klar wird, dass mein Körper ein Problem ist, für den es Euphemismen braucht. Also so Wörter, die irgendwie ein bisschen netter klingen als dick oder fett. Genau, und sonst schreiben irgendwie, also so wie ich mir den Überblick hier verschafft habe, ist, dass die meisten Fett für sich, ich glaube, niemand hat geschrieben, dass sie oder er Fett als Selbstbezeichnung nutzen, außer in so dezidiert politischen Kreisen, die sich auch schon mit Fettenfeindlichkeit auseinandergesetzt haben, also so eher so in fettpositiven Communities, in queer-feministischen Communities, wo Leute nicht sofort irgendwie erschrecken würden, wenn sie fett oder dick hören würden. Und da hat zum Beispiel Charlotte geschrieben, meine Blog-Kollegin der Mädchenmannschaft. Ich zitiere, bei mir selbst kann ich aber auf jeden Fall zurzeit eine unterschiedliche Nutzung von dick und fett, ich glaube, da fehlt ein Verb, konstatieren wahrscheinlich. Fett nutze ich vor allem in feministischen Kontexten, dick eher außerhalb von diesen. Ich denke mir, weil mir Fett da manchmal zu krass vorkommt und ich das Gefühl habe, damit verletzlicher zu werden. Aber sie mag eigentlich Fett lieber als Begriff, weil er irgendwie mehr knallt. Finde ich auch. Und einige sagen irgendwie, dass sie das im Deutschen zwar nicht verwenden würden, aber dafür im Englischen, also Fat. Und ich finde auch, das spricht voll dafür, dass es irgendwie im US-amerikanischen Bereich vor allen Dingen, aber auch in anderen englischsprachigen Bereichen schon so ein bisschen geklappt hat mit so einem Reclaiming von so Fat als nicht mehr durchgängig und hundertprozentig negativ belegter Begriff, sondern Fat auch irgendwie als coole Selbstbezeichnung für Leute, die irgendwie eine Sprache für sich finden wollen, so. Und die wahrscheinlich auch genauso argumentieren würden wie du und ich, dass irgendwie es schon auch wichtig ist, Begriffe zu haben für sich. Also für sich selbst zu schauen, was sind so coole Begriffe, mit denen ich mich gerne bezeichnen will, die überhaupt meine Erfahrungen so sprechbar machen oder so. Weil es ja irgendwie auch nicht darum geht, so in so einem komischen Liberalen, wir sehen halt nicht mehr, dass Menschen unterschiedliche Körper haben und wir behandeln in Anführungsstrichen alle gleich, was ja häufig dazu führt, dass irgendwie nicht alle Menschen gleich behandelt werden, sondern so auch Diskriminierung einfach so weggedacht wird. Aber die ist ja mal da. Mhm. Ja. Also eine Person, die mir geantwortet hat, hat gesagt, dass sie Fett gut zu reclaimen findet. Ja? Ja. Was hat sie denn geschrieben? Ich benutze Fett, Dick und als Hommage an eine Freundin manchmal mächtig. Politisch aber die ersten beiden. Reaktionen darauf sind interessant. Oft wird versucht, mir mein Dicksein abzusprechen, obwohl ich mich damit besser fühle. Und dann kommt eine circa Gewichtsangabe, die lasse ich mal weg. Ich frage dann oft nach, warum das geschieht und dass ich deutlich zu spüren bekomme, gerade im Zusammenhang mit Ärzten, und dass ich sehr wohl als dick gelesen werde. Ich finde die Begriffe dick und fett recht gut zu reclaimen. Sie machen genau diese Diskussion möglich. Ich sehe das ähnlich wie bei queer im Englischen. Aha. Das war ein Mikey auf Twitter, ne? Mhm. Ich glaube, jetzt sehe ich es auch, ja. Also ich kann Fett für mich auch reclaimen, aber ich kann Fett für mich nicht immer in Konversationen reclaimen. Also, weißt du, was ich meine? Das muss halt auch das Gegenüber verstehen. Ja. Sonst hast du dich gerade selber erniedrigt in den Augen desjenigen, derjenigen. Und je nach Kontext ist es total schwierig, weil du dann halt für alles andere einen schlechten Ausgangspunkt hast. Ja, das hat auch jemand anders auf Twitter geschrieben, nämlich Vapostel. Echt? Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles von den Leuten geklaut, weil ich das irgendwie heimlich noch im Hinterkopf habe. Wir leben ja auch tut mir das leid. Wir leben ja auch in der gleichen Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so, ja, wir machen stimmt. plötzlich Erfahrungen, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden wir auf verschiedenen Planeten leben oder so. Ja, das stimmt. Aber manchmal unbewusst merke ich mir Sachen und dann, ja, egal. Klar. Aber Pistel hat geschrieben, das fand ich auch ganz gut, ich benutze bisher nur Dick oder das englischsprachige Fett. Ich konnte mich noch nicht auf Fett einlassen. Ich würde es gerne umdeuten können für mich, aber es hat noch zu sehr negative Konnotationen. Und das ist ja so ein bisschen das, was du auch ansprichst, oder? So in Gesprächen, dass man irgendwie schon versteht, dass irgendwie oder für sich selber irgendwie Fett anders benutzen will, als so diese hegemoniale Idee von Fett ist schlecht. Also ich will es irgendwie affirmativ und positiv für mich benutzen, aber es fällt in der Praxis irgendwie so schwer, mich darauf einzulassen, das durchzuziehen und auch in völlig verschiedenen Kontexten irgendwie das Wort Fett zu verwenden, weil es immer außerhalb in so fettpositiven Communities immer zu Irritation führt, immer zu Diskussionen führt, niemals einfach sein kann. Und ich glaube, das macht es halt auch so schwierig, weil dieses, also wie gesagt, wir wiederholen uns ja irgendwie auch, dieses Wort ist einfach so negativ belegt. Es gibt kaum eine positive Deutung davon. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin eine fette Frau, dann ist aber erstmal was los. So von, also verschiedene Reaktionen von, nein, so fett bist du ja auch nicht. Ja, genau. Also, weil ich bin ja eine nette Person, dann kann ich ja nicht fett sein, weil fett und nett schließt sich aus. So. Fett ist ja so negativ, das kann nicht mit meiner Person irgendwie in Zusammenhang gebracht werden. Das ist ja auch so ein Automatismus von Leuten. Nein, du bist doch cool, du bist nicht fett. So. Oder so, auch teilweise so, wie kannst du dich so benennen? Das ist ja unmöglich. Oder muss man immer alles benennen, dann auch so einen liberalen Quatsch so? Dann wird immer dann quasi den Personen, die eine politische Selbstbezeichnung für sich nennen, dann auch sowas untergejubelt, wie du machst es ja immer zum Thema. Ja, genau. Ja. Also es wird wahrscheinlich relativ selten dazu kommen, dass Leute nicht darauf reagieren oder so. Sondern das einfach nur hinnehmen als so, aha, Magda beschreibt sich gerade selbst und das ist okay. Ja, außer vielleicht halt, also auf jeden Fall in fettpositiven Communities, sonst haut es noch nicht hin. Ja. Jetzt bist du gerade vom Ton ein bisschen weggeknickt. Leider. Was hast du denn nicht mehr gehört von mir? Den letzten Satz. Den letzten Satz. Oh, ich habe schon vergessen, was mein letzter Satz war. Ich glaube, dass wir einfach, also quasi gesamtgesellschaftlich noch überhaupt nicht so weit sind, dass eine Person sagen kann, ich bezeichne mich als fette Frau oder in so einem Nebensatz, ja, ich als fette Frau oder so. Und da keine Reaktionen kommen würden, weil dieses Wort so negativ belegt ist und Leute das dann einfach nicht fassen können, dass du dieses Wort nimmst für dich. Und das offensichtlich eigentlich gar nicht so negativ meinst. Ja. Darf ich nochmal auf meine These von vorhin zurückkommen? Klar. Dass das Fett so krass dehumanisierend ist. Ja. Und dass Menschen das deswegen das dann nicht können, wenn sie sich dir nahe fühlen oder eine Beziehung zu dir haben oder irgendwie dich sehen als Mensch und dich nicht schlimm finden. Also, weißt du, was ich meine? Also, das Fett ist irgendwie so eine krasse Abwertung in den Augen von Leuten, die sie aber auch manchmal machen oder irgendwie bewusst oder unbewusst, weil es ja ähnlich wie andere Sachen auch ansozialisiert ist. Dass wenn du das dann oder ich das dann als sozusagen den so präsent mache, was das bedeutet in ihren Augen, dass du das dann nicht bist, weil du bist ja in deren Augen dann im Moment der Mensch und nicht kein Mensch. So. Mhm. Ja. Und dann funktioniert das halt nicht mehr. Also dann kannst du nicht fett sein. Mhm. Weil du bist ja die nette Magda, oder? Genau. Die Brangni, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja. Jemand anders, der positiv besetzt ist. Ja. Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch schon so oft passiert, dass irgendwie Leute überhaupt kein Problem haben, neben mir zu stehen und über andere Menschen abzulästern. Und die irgendwie, also ne, zu diskriminieren und zu beleidigen mit so Wörtern wie dick und fett, also nie nett gemeint natürlich. Und wenn ich dann irgendwie sage, das finde ich jetzt nicht gut und ich finde das irgendwie beleidigend, die sofort sagen, na, aber du doch nicht. Du bist ja nicht so. Du bist ja nicht so. Dick. Und dann fett, entweder kommen sie damit so Verniedlichungen, also so ein Euphemismus, halt wie eine Twitter-Userin, die mir das geschrieben hat, so an. So, du bist vielleicht ein bisschen kurvig, aber ist ja kein Problem. Und das stützt irgendwie auch so. Aber ist ja kein Problem von denen. Und es stützt halt auch voll deine These von, die haben mich ja kennengelernt, die finden mich ja anscheinend nett. Ich bin für die irgendwie ein vollwertiger Mensch mit verschiedenen Eigenschaften. Und dick und fett sind einfach negativ und das sehen die nicht in mir. Also sehen nicht so viel Negatives in mir vielleicht und müssen mir das dann sofort absprechen. So. Ja. Ja, genau, diese Spalterei. Du bist ja nicht so. Die guten und die schlechten Fettis. Ja, genau. Ja, ja. Es gibt noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte, so zum Thema politische Selbstbezeichnung und weil wir so oft die Wörter jetzt dick und fett benutzen als so mögliche politische Selbstbezeichnung. Ich werde das irgendwie manchmal gefragt, wenn ich Workshops gebe oder Vorträge mache, warum ich von dick und fett spreche. Und dann erkläre ich halt zum einen diesen Punkt von irgendwie so, es sind die einzigen Wörter, die ich persönlich finde, dass ich die irgendwie benutzen kann mit nicht so einem allzu schlechten Gewissen, weil ich ganz viele andere Wörter halt, ne, wie gesagt, dieses Übergewicht oder diese ganzen Euphemismen einfach zu kritisch sehe. Und ich glaube, dass halt bei dick und fett irgendwie zumindest so das Potenzial da ist, irgendwie die so ein bisschen so umzudeuten. Ich aber dick und fett nicht verwende in dem Sinne von, also einer Steigerung oder so. Und ich glaube, dass das ganz viele Leute so denken und ich nehme es denen auch überhaupt nicht übel. Also so, keine Ahnung, so auf die Art. Dick ist bis 100 Kilo und darüber ist dann Fett. Also was, das meine ich überhaupt nicht damit. Ich meine das wirklich strikt so als wirklich Selbstbezeichnung, die Leute für sich verwenden wollen. Also die eine sagt irgendwie, ich nehme das Wort dick, weil damit kann ich mich anfreunden. Fange ich nicht sofort an zu zittern. Und die andere sagt vielleicht, boah, ich habe in meiner Kindheit so oft gehört, dass ich fett bin. Und es gibt mir total viel, mir dieses Wort zu nehmen und es für mich irgendwie positiv oder positiver zu besetzen. Und ich muss das machen. Weil das ist so quasi, ich nehme mir dieses Wort und benutze es selbst und dann wird es hoffentlich irgendwie nicht mehr so schmerzhaft sein, wenn andere Leute mich irgendwie so benennen. Was natürlich immer noch schmerzhaft bleibt, aber so, das ging ja irgendwie bei vielen anderen Wörtern, wie zum Beispiel queer. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter. Wir nehmen uns dieses Wort zurück und wir nennen uns queer und dann können andere Leute uns nicht mehr beschimpfen mit diesem Wort. Und heute ist es ja auch irgendwie schon eine positive, irgendwie kraftspendende Selbstbezeichnung geworden, so halt von ja, nicht normativ lebenden Menschen in Bezug auf so Begehren. Und deswegen benutze ich, keine Ahnung, finde ich das immer ganz wichtig zu sagen, das sind keine Steigerungen, das sind niemals irgendwelche Kiloangaben, so, sondern das sind Selbstbezeichnungen von Menschen, die in ihrem Leben ganz viel Erfahrung gemacht haben, machen mussten mit so fetten, feindlichen Strukturen. Genau, weil ich eigentlich wollen wir ja so ein bisschen wegkommen von so Einteilungen von Menschen. Ja. So. Also ja, mir geht es wirklich nicht darum, irgendwie so zu sagen, weiß ich nicht, ab 120 Kilo kannst du diesen Begriff verwenden, weil das habe ich mir jetzt so gedacht. Ab 150 gibt es den Begriff, weil das passt dann so ein bisschen besser. Sondern wirklich strikt als politische Selbstbezeichnung und nicht als irgendwie, klar ist es beschreibend, weil ich Erlebnisse von mir beschreibe, aber ich beschreibe nicht immer unbedingt irgendwie einen Körper als objektive Größe. So, mein Körper ist dick oder fett oder je nachdem, wie ich ihn benenne, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die überhaupt diese Kategorisierung vornimmt und nicht, weil mein Körper objektiv dick ist. So. Siehst du das auch ein bisschen so, oder? Ich glaube, das war jetzt ein ganzer Komplex, aber ich glaube, ich wollte noch mal so ein bisschen auf so Bezeichnungen wie queer eingehen oder so, weil daran sieht man halt, dass es nicht so einfach ist, weil es gibt halt schon auch Leute, die queer als Begriff, also englischsprachige Leute vor allen Dingen, ne, so, die halt zum Beispiel in so einem Kontext wie USA oder so groß werden oder leben, und oder leben, die sagen, queer ist halt immer noch ein beleidigender Begriff und wird beleidigend benutzt und deswegen und er kommt aus so einer Ecke und deswegen können sie halt das gar nicht für sich annehmen als irgendwie eine positive Bezeichnung. Und so ähnlich, also nun wäre das für mich keine Selbstbezeichnung, aber ich glaube, ich finde den Begriff schwul zum Beispiel auch ähnlich schwierig, weil ich glaube, da ist schon eine ganze Zeit lang mal so reclaimed worden, aber inzwischen wird der eben inflationär als Schimpfwort benutzt von irgendwie bestimmten Altersstufen, aber nicht nur. Und also wieder wahrscheinlich oder jetzt noch viel stärker als vorher. Und das ist schon auch irgendwie schwierig, ne? Dass solange halt nicht eine Akzeptanz da ist, ein Verständnis, ein Gönnen irgendwie, das Anerkennen, dass Menschen sind und gefälligst nicht beschimpft gehören. So wird ist halt so dieses Begriffe Reclaim schwierig, weil es halt jederzeit auch wieder gewendet werden kann. Und leider so. Und was nicht heißt, dass man es nicht machen sollte, aber ich wollte das nur so denn nochmal so sagen, weil ich das halt auch neulich nochmal irgendwo auf Tumblr gelesen habe von Leuten, die sagen, nee, so queer geht gar nicht. Für uns als Selbstbezeichnung, weil, ja, aus eben genannten Gründen. Ich finde den Begriff Queer ja auch ganz schön, aber ich kann das auch verstehen, wenn Leute, denen das dann halt auch durchaus auch mal als Schimpfwort irgendwie vielleicht auch im Aufwachsen oder so immer wieder begegnet ist und als totale krasse Abwertung, dass es dann halt noch nicht geht. Ja, ich glaube, das ist auch einfach, ja, es ist immer schwierig, eine Sprache für sich zu finden, mit der man sich voll wohlfühlt. Vor allen Dingen, wenn es um so krass marginalisierte Themen geht, irgendwie. Oder so verletzliche Lebensrealitäten von Menschen irgendwie. Also von, ja, keine Ahnung jetzt. Ohne sie benennen zu wollen, halt, die halt irgendwie nicht heteronormativ leben, die einfach krasse cis-sexistische, homofeindliche Erfahrungen machen. Dann ist es immer total irgendwie wichtig, sich zu benennen und Wörter zu finden für sich und eigene Leben, aber es kann total schnell gegen dich gewendet werden. Und das ist ja bei dick und fett, also hundertprozentig genauso. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir beide das erleben werden oder vielleicht irgendjemand erleben wird, dass du in jedem Kontext diese Wörter verwenden kannst, ohne potenziell verletzt zu werden von anderen. So. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gesagt. Ich weiß nicht, ob uns noch was einfällt. Wir haben ja jetzt alle Themen besprochen, die wir besprechen wollen. Ja. Ich habe fand noch ein Zitat von Frau Griesgram ganz süß. Ja. Soll ich das nochmal vorlesen? Ja, und schöne Grüße. Ja. Ich bin ja so ein Fan, die hat ja einen Modeblog, den finde ich ganz toll. Sie schreibt: Dick ist für mich mittlerweile eine ganz normale Selbstbezeichnung. Fett benutze ich, wenn dann eher offensiv, also zum Beispiel als Antwort auf Beleidigungen. Ja, ich bin fett, get over it. Im Englischen nutze ich es synonym zu dick und als ironische Verniedlichung auch fatty. Und dann hat sie noch geschrieben, sie freut sich auf den nächsten Fettcast. Ah. Ja. Ah. Ist doch ein schönes Ende, oder? Ja. Wir freuen uns auch auf den nächsten Fettcast. Ja. Wir Und wissen vielleicht noch ist er nicht auch genau, nicht wann der erst ist. in Jahren. Nee, das wäre ganz gut. Aber wir wissen noch nicht genau, wann er ist. Aber wir überlegen uns mal Themen und gucken mal. Und dann, ja. Aber erstmal freuen wir uns ja auch ganz doll auf Rückmeldungen und Kommentare und auch Kritik. Ja. Wir versuchen ja immer ganz viel richtig zu machen, aber immer klappt das ja auch nicht. Nee. Und wir knabbern ja auch selbst noch an ganz vielen Dingen. Ja, genau. Ist auch immer schwer, irgendwie zu diesen Themen, wo es im deutschsprachigen Raum irgendwie noch so wenig gibt, irgendwie gute Worte zu finden. Ja, aber wir haben ja so einen Hashtag, der heißt Fatcast. Das heißt, ihr könnt es auf Twitter antwittern. Genau. Dann lesen wir das auf jeden Fall, auch wenn ihr uns nicht persönlich antwittert. Und wir haben jetzt einen Blog. Ja. Fettcast.org. Da findet ihr dann die erste und dann jetzt auch die zweite Folge. Und je öfter ihr uns schreibt, umso mehr ist das für uns ein Ansporn, einen dritten Fatcast zu machen. Ja, genau. Schreibt uns ganz viel. Wir freuen uns über Briefe. Wenn ihr gerne andere Podcasts zum Thema hören wollt, und ihr Englisch versteht, dann gibt es den englischsprachigen Fatcast. Könnt ihr ganz leicht googeln. Können wir auch in den Blog-Eintrag schreiben. Daran angelehnt haben wir nämlich gedacht, das machen wir auch hier bei uns. Ja. Ja, gut. Ragni, es war schön mit dir. Ja, Dito. War sehr nett, mal wieder. Gerne wieder. Es war fantastic. Ja, genau. Na dann kommt jetzt der Jingle wieder, oder? Na, na, na, na, na, Ja, na, na. genau. Genau, jetzt dürft ihr euch das nochmal anhören. Tschüss. Tschüss.